Bibon Beton aus Bochum mit See You in Heaven. Es ist eine richtige Szene um die Synthpop-Bands entstanden, von denen viele sich doch extrem an Depeche Mode orientieren und das nach wie vor. Wie klänge übrigens das Ganze auf Deutsch? Die Antwort haben Mellotron aus Neubrandenburg parat. Hier sind sie mit dem Stück Nur Leben.